Bismillahirrahmanirrahim. Wie schon bei diesem Titel sehen Sie, es geht eigentlich um einen Gegensatz. Wie ich so Gott will, in dem folgenden kleinen Beitrag, den ich nur als sehr bescheiden betrachte, ich mache mir da nichts vor, man könnte mehr dazu machen, wie ich in diesem kleinen Vortrag vorstellen möchte, geht es eigentlich darum, auf einen Gegensatz hinzuweisen, der weit mehr ist als etwas, was nur Muslime angeht. Ich habe diesen Vortrag bewusst nicht gerade islamisch oder auch nicht islamisch gesetzt. Es ist so, dass Muslime scheinbar, so ist der Eindruck, sehr stark davon betroffen sind. In Wirklichkeit ist das nicht so. Dieser Gegensatz ist immanent. Und er führt zu einer ganzen Reihe von wesentlichen Schlussfolgerungen. Wie gesagt, es geht nicht um den Sinn des Lebens in rein religiöser, apologetischer Hinsicht. Das spare ich mir. Das kann jeder selbst nachlesen. Und ehrlich gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, hier irgendeine Art von Statements zu bringen. Sondern mir geht es um etwas ganz, ganz anderes. Es geht um ein ganzheitlich menschliches Anliegen. Ein jeder muss die Losung, die sich daraus kommt, selber finden. Ich bin ein strikter Vertreter der Freiwilligkeit. Das muss für alle Menschen gelten. Und eine ernsthafte Aufgabe, wenn der Mensch eine solche hat, wird von ihm auch erkannt. Beginnen wir einmal, Bismillah, ganz langsam. Ich pflege, wenn ich etwas sage, auch jedem Wort eine Bedeutung beizumessen. Der Sinn des Lebens, ich denke mal, da brauchen wir nichts groß zu sagen. Aber die Moderne, was ist denn eigentlich die Moderne? Ich sage offen, die Moderne als Begriff ist heutzutage ein Schlagwort. Wir können aber den Aspekt, die moderne Zeit, wie wir sie immer auch definieren, in einen gewissen Rahmen setzen, zeitlich und von ihren Auswirkungen her. Es hat immer in der Menschheitsgeschichte eine Art von Modernisierung gegeben. Aber ganz spezifisch, seit ungefähr 250, vielleicht 300 Jahren, wenn wir die ersten Manufakturen Frankreichs betrachten, hat sich eine Entwicklung herauskristallisiert, die den Menschen aus seinem traditionellen Lebensraum herausreißt und das auch will. Das ist etwas Neues gewesen. Warum betone ich das? Es ist der Anfang dessen, was wir Technisierung nennen. In der Zeit von Louis XIV, Ludwig XIV., hat man zum ersten Mal in Europa großflächige Manufakturen eingerichtet und sich bei diesem Moment bewusst nicht um die Bedürfnisse der Arbeitenden gekümmert, sondern hat sie als einen Teil der Maschinerie betrachtet. So etwas kennen wir eigentlich nur aus antiker Zeit, aus den Elementen der Sklaverei. Hier aber war es nicht mehr als eine solche definiert. Der Merkantilismus wurde geboren. Die Idee einer Wirtschaftsform, bei der es um Gewinnmaximierung geht, verbunden mit einem Nationalstaatgedanken, verbunden mit einer bewusst erkauften Missachtung der Bedürfnisse der einfachen Bevölkerung. Wie gesagt, der Merkantilismus ist keine demokratische Erfindung, sondern eine Erfindung des französischen Königtums. Die Moderne, wenn wir sie so betrachten, ist seitdem in immer größeren Abstufungen gekennzeichnet durch einige Dinge. Sie haben hier einige stehen. Zum Beispiel, wir sagen Auflösung von tradierten Strukturen. Das gilt heute mehr denn je. Allerdings finden wir, wir werden später darauf noch, so Gott will, zurückkommen, dass verschiedene Kulturregionen der Welt, und das hat mit Religion im engeren Sinne nur relativ wenig zu tun, in unterschiedlichem Maße davon betroffen sind. Und ich werde, so Gott will, alle großen Weltkulturen, auch die Asiens, mit einbeziehen und komme auf die Rolle des Islam nur über den Hinterweg. Sie werden selbst drauf kommen, warum. Der zweite Punkt ist die Technisierung. Ganz kurz an dieser Stelle, nachher möchte ich noch genauer darauf eingehen. Die Technisierung geht viel weiter, als wir denken. Wir selber, wie wir jetzt hier sitzen, sind voll technisierte Menschen. Denken Sie an Ihr Handy. Denken Sie an Ihr Lesegerät. Auch die Brille ist ein Instrument der Technik, geschaffen durch moderne Technik, die die Gläser überhaupt fräsen kann. Ihre Implantate, wenn Sie welche haben, sind nicht denkbar ohne Technik. Ihre Kleidung, so wie sie gewebt ist in dieser Art, ist ein Produkt modernster Technik. Die Stoffe, die wir tragen, sind großteils Kunstprodukte, keine Naturprodukte mehr und so weiter und so fort. Wir selber, wie wir hier sind, sind Produkte einer Technisierung und tragen weitere Produkte der Technisierung mit uns. Wir sind weiter als je zuvor von einer Natur entfernt. Autoritätsverlust ist ein ganz wichtiger Aspekt. Traditionelle Strukturen, und ich werde mehrere Beispiele bringen, leben von Autoritäts- und Rollenverhältnissen. Man mag dazu stehen, wie man möchte. Die eigentlich Postmoderne, in der wir heute leben, wenn man mal manche Definitionen setzt, ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass Rollenverständnisse als solche angezweifelt werden. Rollenverständnisse aber sind unabdingbar für Kultur. Wenn das Kind sagt zum Vater, ich stehe mit dir auf einer Stufe, wenn der Würdenträger, so wie wir überhaupt von einem solchen sprechen, von einem einfachen Mann gesagt bekommt, du und ich sind in jeder, ich sage, in jeder Hinsicht gleich, ist das ein Rollenverlust. Ein Rollenverlust aber geht immer auch einher mit einem Ethikverlust, geht immer auch einher mit einem Werteverlust. Und wenn diese Werte einen transzendenten Bezug hatten, zum Beispiel durch eine Religion, das muss nicht sein, aber sagen wir mal, es wäre, wird die betreffende Religion, welche es auch immer sei, Schaden erleiden. Denn stellen Sie sich vor, ein transzendenter Bezug, eine transzendente Norm hätte jetzt gesagt, es soll eine folgende Rolle da sein. Jetzt ist aber durch die Moderne diese Rolle aufgehoben. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt sich, das ist richtig so, dann hat man seine eigene Wertigkeit demontiert, aufgegeben. Die andere Möglichkeit ist, und das finde ich weit häufiger, weltweit ist das ein Phänomen, die besondere Immigration oder eine besondere Art der Heuchelei. Ich sage, ja, das ist so, aber in der Realität existiert das nicht mehr. Ich blende die Wahrheit aus. Ich lebe in einer Scheinwelt, die noch dazu, was sehr schlimm ist, transzendent oder religiös geprägt zu sein scheint. Aber eine Lüge ist eine Lüge, egal wie sie sich darstellt. Deswegen bestehen in der ganzen Welt, nicht nur in der sogenannten islamischen, wir sagen in der mit islamischer Mehrheitsbevölkerung, weltweit ist das ein Phänomen, geradezu unlösbare Probleme, die dadurch herrühren, dass man den Weg zurück kaum mehr gehen kann. Warum, werde ich gleich sagen. Der erste Faktor liegt in der sogenannten Globalisierung. Ich will auf diesem Modewort jetzt nicht rumreiten, sondern ich möchte es mit einem ganz konkreten Sinn füllen, das kommt aber später. Die individuelle Anspruchshaltung ist wichtig. Schauen Sie, in einer traditionellen Gesellschaft ist der Einzelne nur wenig. In manchen Kulturen wie in Asien geradezu nichts. Er definiert sich über die Gruppe. Sobald aber die Gruppe als Definition wegfällt und es heißt Individualglück, der individuelle Mensch will sein Glück finden, dann möchte er nicht mehr verzichten. Auch das ist ein weltweites Phänomen. Darum ist die Auflösung der Großfamilie auch bei manchen Gesellschaften der Stammesgesellschaft die notwendige Folge. Wiederum wird das zu einer völligen Auflösung von Rollenverhältnissen und von Kulturen, teilweise von religiösen Bezügen, begleitet sein. Unabdingbar. Die Globalisierung ist aber eine neue Qualität. Früher geschahen solche Dinge im Einzelfalle aus individuellem Bedürfnis. Aber die Globalisierung braucht das. Das, was die Industrialisierung im 19. Jahrhundert nicht geschafft hat, versucht die Globalisierung heute durchzusetzen. Es soll nur der einzelne Mensch übrig bleiben, ohne einen Bezug. Schwach, abhängig, Arbeitskraft, jederzeit verfügbar und wenn nicht, raus mit ihm. Darum werden heute Firmen in einer Sekunde geschlossen und neu geöffnet. Wer vor Ort lebt, seine Familien, die von ihm Abhängigen, spielen keine Rolle. Der Mensch selber ist austauschbar. Der nächste Schritt ist die Globalisierung, zum Beispiel in der Organtechnik. Organe werden weltweit transplantiert, weltweit verschickt. Es geschehen auch Verbrechen. Es gibt eine Mafia, die Organe von, Ermordeten handelt, vor allen Dingen von Kindern. Das ist ein ganz besonderer Fakt. Auch das ist eine Folge der Globalisierung, denn ohne Transportwege, ohne die Logistik, ohne die weltweiten Verknüpfungen wäre ein solcher Handel undenkbar. Er ist aber heute da. Nicht nur möglich, er ist da. Die individuelle Anspruchshaltung zeigt sich in Staaten, die eine entsprechende Wohlstandsgrundlage haben, im Wellness- und Spa-Bereich. In Gebieten der Welt, wo man diese Möglichkeit nicht hat, in dem Zerfall von Strukturen. Wenn wir zu den Massenmedien kommen, reden wir von einem Punkt, der immer totgeschwiegen wird, das ist die Massenerziehung. Es gab zwar früher auch Propaganda, sicherlich. Es gab auch Meinungsverbreitung, keine Frage. Aber Massenmedien im heutigen Sinne sind nicht denkbar, wenn nicht eine Voraussetzung ist. Denken Sie immer dran. Medienarbeit bedeutet, Sie haben einen Kanal, Sie haben einen Sender und Sie haben einen Empfänger. Wenn die Masse der Bevölkerung gar nicht vorbereitet wäre auf diese Art der Massenmedienberichterstattung, würde das ins Leere gehen. Darum war der erste Schritt, den man seit 10 Jahren konsequent gefahren ist, und zwar fast weltweit, die Menschen in eine geistige Lage zu versetzen, anzunehmen, was die Medien geben. Sie müssen sich überlegen, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen, gegebenenfalls auch im Kino, aber das Fernsehen ist der Hauptansprechpartner, ob Satellit oder Kabel ist egal, Sie sind der Nehmende, Sie sind nicht ein aktiver Teilnehmer, Sie sind völlig passiv. Wenn Sie sagen, ich kann hier herumzappen oder herumschlenkern im Programm, das stimmt nicht. Sie können immer nur nehmen, was Ihnen angeboten wird. Und je mehr das Angebot kontrolliert wird von immer größeren Weltkonzernen, umso weniger gibt es wirkliche Alternativen. Und das ist der springende Punkt. Der Mensch als Konsument, auch und gerade in der Medienlandschaft, muss als ein solcher erzogen werden. Ein Beispiel, ich erlaube mir das mal als 66er Jahrgang. Also bis in die 70er, 75er war es keineswegs üblich, dass man den ganzen Tag vor dem Kasten gehockt hat. In Deutschland gab es nicht ein 24-Stunden-Programm. Es gab vielleicht 4 bis 6 Stunden Fernsehen. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Es war nicht möglich, herumzuzappen. Es gab 2 bis 3 Programme, je nach Region. Und nach 5 Stunden war Schluss. Heute können Sie den ganzen Tag vor dem Kasten verbringen. Das macht eine ganz andere Qualität der Beschäftigungspolitik aus. Darauf gehen wir aber später nochmal ein, so Gott will. Das andere, veränderte Lebensräume. Sie könnten als Mensch versuchen zu leben, wie Sie wollen. Wenn die Bäume um Sie herum sterben, und es gibt Gegenden in der Welt, die zu einer Wüste verwandelt worden sind, teilweise mit immensen Umweltverschmutzungen, Uranverseuchung, Versandung, Verkarstung, Versalzung, da können wir uns hier in Mitteleuropa fast keinen Begriff von machen. Es gibt Menschen, die zu Millionen ihren Lebensraum verloren haben, sogar ohne Krieg, weil die Erde sie im Grunde nicht mehr ernähren kann und weil ihr Lebensraum völlig zerstört ist, teilweise sogar bewusst. Ich kann dazu mehrere Beispiele bringen. Das heißt, die Lebensräume, die bewusst verändert wurden, verbrecherisch sage ich mal, sind ein Punkt. Das zweite aber sind Lebensräume, die durch Raubbau und andere Dinge sich nach und nach verändern. Dies sind Entwicklungen, die mittlerweile kaum mehr aufzuhalten sind. All das prägt die Moderne. Das ist jetzt etwas, das will ich nicht in allen Einzelheiten vorlesen. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, zu überlegen, heutzutage, wir reden mal von den heute vorhandenen großen Kulturkreisen, wie man das ungefähr einordnen könnte. Ich bin dazu auf diejenigen Gebiete gekommen, die nicht nur geschichtlich, sondern heute de facto irgendwie einen Zusammenhang, einen Compound bilden. Das hätte man vielleicht vor 100 Jahren anders gesehen. Sie sehen aber, es gibt sehr viele. Ihnen wird noch etwas auffallen, für die meisten Menschen in Mitteleuropa, nicht nur hier. Wenn Sie sich fragen würden, wie viele große Kulturgebiete mit eigenständigen Kulturauffassungen gibt es, die würden Ihnen vielleicht 4 oder 5 nennen können. Ich habe mich jetzt hier schon sehr beschränkt. Die meisten Menschen in Europa sind nicht gewohnt, daran zu denken, dass es mehr als nur 3 oder 4 große Kulturkreise gibt. Im Grunde ist der Durchschnittsmensch in Mitteleuropa nicht weiter als sein Vorfahr im 11. und 12. Jahrhundert, der auch nur sagte, um die Ecke liegt Jerusalem und das war's. Die meisten kennen sich nicht aus und ehrlich gesagt interessieren sich auch relativ wenig für Völker, die sehr weit fort sind. Daran können alle Kulturprogramme nichts ändern. Ich habe mir einmal hier eine Übersicht überlegt und sie hat eine bestimmte Systematik. Sie sehen hier auf dieser Darstellung, dass manche Gebiete gleiche Farbe aufweisen. Hiermit meine ich die Gebiete, die grundsätzlich, wir nehmen aber zum Beispiel Nordamerika, dann nehmen wir den europäischen Bereich, dann einen Teil des Mittelmeeres und dann Australien, die mehr oder weniger dem mitteleuropäischen Kulturmuster heute folgen. Sie sehen aber manchmal einen Punkt darin. Alle Gebiete, die sich hier mit einem Punkt sehen, haben ein erhebliches Problem, weil es eine einheimische Urbevölkerung dort gibt oder auch viele, die einen hohen Preis bezahlen mussten. Wenn wir sagen Kulturbereich in Nordamerika, das ist ja ursprünglich nicht der angelsächsische oder europäische. Dafür haben Millionen, wahrscheinlich 200, 300 Millionen Menschen sterben müssen und leben heute in der Regel als Sozialhilfeempfänger am untersten Rand der Skala, obwohl sie, wenn wir das einmal ernsthaft betrachten, auch nach den Regeln der modernen Vertragsführung eigentlich Besitzer des Landes sind, wo sie jetzt Sozialhilfeempfänger sind. Des Weiteren das Problem der indianischen Ureinbevölkerung in Nord- und Südamerika, was aber etwas anders aussieht durch die demografische Entwicklung, ist ein Fall für sich. Ich will das jetzt nicht allzu weit setzen, aber Sie sehen, ganz glatt ist das nicht. Sie sehen aber auch, wenn man die Kulturgebiete, die ich vorhin schriftlich aufführte, wenn Sie die hier grafisch sehen, es gibt nicht eine Weltkultur. Und auch das, was man Islam nennt, ist sehr deutlich getrennt. Und es gibt einige Gebiete, die seit alters her bestehen, die heute aus politischen Gründen gar nicht mehr erwähnt werden, wie zum Beispiel die Mittelmeerkulturen. Alle Kulturen des Mittelmeeres sind seit 4.000, 5.000 Jahren fest miteinander verbunden und verwoben, untrennbar. Das wird heute darum nicht mehr thematisiert, weil es meistens die südeuropäischen Regionen sind, die intensive Beziehungen mit der islamischen Welt, gerade Nordafrikas, haben, seit mehr als 1.000 Jahren. Und das ist heute nicht mehr en vogue, das möchte man nicht erwähnen. Nordafrika muss zu Afrika gehören, Italien zu Europa. Diese Trennung hat es bis vor ungefähr 200 Jahren nicht gegeben. Deswegen, Kulturregionen haben mit politischen Einflusszonen nichts zu tun. Kommen wir zum ersten Punkt, wo der Sinn des Lebens und die Moderne nach dieser Kurzeinführung eine Rolle hat. All die Faktoren, die Sie vorhin gesehen haben, müssen beachtet werden. Alles andere ist Heuchelei. Es gibt eine grundsätzliche Reihung. Alle Religionen, alle Ethiken betonen das. Am Anfang steht der Sinn. Aus dem Sinn folgt eine Aufgabe. Und aus der Aufgabe folgt eine Rolle. Beispielsweise, ich nenne es mal für den Islam. Man geht davon aus, im koranischen Kontext wird gesagt, der Schöpfer hat die Menschen erschaffen, damit sie Ibadah, eine Art von Gottesdienst, verrichten. Das ist die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Schöpfer hat das Recht auf den alleinigen Gottesdienst, Kraft dessen, dass er alleiniger Gott und der alleinige Schöpfer ist. Das ist das Bild zwischen Mensch und Allah, also Gott, was der Muslim sich vorstellt aufgrund der koranischen Rolle. Das ist sozusagen eine grundsätzliche Definition von Sinn im islamischen Sinne. Andere müssen ja nicht auf diese Rolle kommen. Es gibt aber jetzt eine Aufgabe. Ein Sinn ohne Aufgabe ist Unsinn. Wortspiel, aufpassen. Ein Sinn ohne Aufgabe ist Unsinn. Sinn muss es sein, dass man eine Aufgabe erfüllt. Der Mensch hat also eine Aufgabe, sich so zu verhalten in der Welt, dass er die Zufriedenheit des Schöpfers erreicht. Da stimmen übrigens die monotheistischen Religionen ohnehin überein. Zum Teil auch andere. Wie kann man diese Aufgabe erfüllen? Der Mensch hat also eine Rolle inne. Geschlechter haben eine Rolle inne. Kinder und Eltern haben eine Rolle inne. Verantwortungsträger haben gegenüber ihren Völkern eine Rolle inne. Und so weiter und so fort. Und das ist auch außerhalb des Islams zu beobachten. Sie können sehr schön das zum Beispiel im klassisch-chinesischen Kulturkreis sehen, wo der große Denker Kunze, also Konfuzius im Lateinischen, sagt, es wird keine Ordnung in der Bevölkerung sein, bevor nicht der Herrscher ein Herrscher ist, der Vater ein Vater und der Sohn ein Sohn. Eine sehr weise Aussage. Wenn man versucht, etwas zu sein, was man nicht sein kann, wird Unordnung passieren. Wenn oben und unten vertauscht wird, wird Unordnung sein. Das ist eine Grundauffassung in jeder Kultur und das scheint auch in vielen religiösen Vorstellungen durch. Ganz wichtig die gesellschaftliche Rolle gegenübergestellt der transzendenten Rolle. Das ist etwas, was ganz typisch in Europa zu einem großen Konflikt geführt hat und was sich heute in den Ideen von Säkularismus oder Laizismus widerspiegelt. Säkularismus und Laizismus sind nichts, was man sich am grünen Tisch in Europa ausgedacht hat. Es ist ein Ergebnis von blutigsten Kriegen, von Massenabschlachtungen von Menschen, die über Jahrhunderte in Europa stattgefunden haben und wo man letztendlich aus verschiedenen philosophischen Gründen zu dem Ziel kam, das müsse aufhören und der einzige Weg sei, die Religion aus dem öffentlichen Leben weitestgehend herauszuhalten. Mit verschiedenen Folgen. Diese Folgen, diese Logik und auch diese Auseinandersetzungen kennt man aber in anderen Gebieten der Weltkultur nicht. In China gab es das so überhaupt nicht. So ist zum Beispiel die Idee des Konfuzius und andere nicht nur in China allgemein anerkannt, sondern auch in Korea und in Japan. Und es hat nie irgendwelche großen Auseinandersetzungen mit den Buddhisten darüber gegeben. Warum sollte man dieses europäische Bild also übertragen? In Afrika kennt man das Problem ebenfalls nicht. Nur ein Beispiel. Wenn Sie heute fragen, und das ist eine schwerwiegende Frage, warum denken so wenige Leute heute gerne über Säkularismus oder Laizismus nach, außerhalb Europas? Dann ist die Antwort ganz einfach. Das ist ein Konzept, was es in anderen Ortskulturen nicht gibt. Hier ist übrigens der große Unterschied zwischen den USA und Europa. In den USA gibt es diesen Gedanken nicht. Die amerikanische Gesellschaft ist alles andere als areligiös oder säkular oder irgendetwas in dieser Richtung. Und man denkt auch nicht darüber nach, dass jeder jetzt christlich sein müsste. In der amerikanischen Gesellschaft, und das merken Sie bis in amerikanische Firmen, die in Europa arbeiten, ich habe das selbst gemacht, ist das völlig normal. Oh ja, Muslim, fine. You want to pray? So do, no problem. Das ist überhaupt kein Problem. Da wird nicht ein drittes Wort für verschwendet, bitte. Warum? Weil man sagt, es ist ganz normal, dass jeder seine eigene Religion hat. Es gibt 1000 Religionen in den USA. Und zwar ohne, dass das ein gesellschaftliches Problem ist und ohne, dass man hier von Parallelgesellschaften faselt, vor denen man die Gesamtbevölkerung schützen müsse. Es hängt davon ab, wie ich selbst mich sehe. Und wenn ich dieses Bild nicht habe, dass unbedingt alles unisono und möglichst religionsfrei in der Öffentlichkeit sein müsse, Stichwort laizistisches oder säkulares Bild, stellt sich dieses Problem nicht. Ich sage nicht, dass man das einfach übertragen kann, nur um Ihnen klarzumachen, die Probleme, von denen hier jeder so jammert, sind nur Probleme Mittel- und Nordeuropas. Nicht das Problem der USA, nicht auch das Problem von Italien, nicht auch das Problem von Südfrankreich, interessanterweise, nicht das Problem des Mittelmeerraumes. Da ist das völlig obsolet. Und hier kommt etwas heraus, die Nabelschau. Viele Menschen meinen, von höchsten politischen bis zu den niedersten gesellschaftlichen Kreisen, weil wir in Deutschland oder in Mitteleuropa solche Probleme haben, müsse die ganze Welt daran kranken. Das ist keineswegs so. Fragen Sie das mal einen in Südamerika, der wird nur lachen. Warum? Ich habe kein Problem, sagt er. Tja, so ist das. Das nächste ist Kultur als Erbe oder als Trägerin von Werten. Sie haben sicherlich, ich bin davon überzeugt, die letzten Jahre mitbekommen, was für eine intensive Diskussion zum Beispiel im bundesdeutschen Raum über Werte stattfindet. Da könnte 1000 Jahre diskutiert werden, das wird keinen Erfolg haben. Und zwar aus dem einfachen Grunde nicht, Werte schweben nicht im luftleeren Raum. Werte können nur zweierlei Basis haben. Entweder eine Ethik, ich lasse es mal so stehen, mit einem philosophischen Hintergrund, oder Werte mit einem transzendenten Hintergrund. Beide haben ein Problem. Wenn Sie zwei oder drei Personen haben, und der erste sagt, für mich ist das ein Wert, und der zweite sagt, ist für mich aber nicht so, und der dritte, nein, für mich ist was ganz anderes, dann haben Sie keinen sogenannten gesellschaftlichen Konsens über Werte. Die Ethik hat ein zusätzliches Problem. Niemand kann, auch wenn er eine Ethik vertritt, einen anderen zu seiner ethischen Auffassung zwingen. Und üblicherweise ist die Divergenz in Ethik viel größer als in religiösen Fragen. Das liegt daran, dass Religionen dazu neigen, zumindest die offiziellen, dass sie eine gesamtheitliche Wertvorstellung bringen. Sie können also sagen, der Islam vertritt die Wertvorstellung XYZ, die meisten christlichen Gemeinschaften diese Wertvorstellung, die jüdischen Gemeinschaften diese, die buddhistische diese. Also Sie können das recht gut fassen. Und Sie werden auch zu guten Konsensen kommen. Fragen Sie mal nach Ethik. Da finden Sie in einer Schulklasse schon 30, 40 Ansichten. So kann man keine Gesellschaft aufbauen. Darum war Ethik immer die Folgerin von Kultur, nicht aber die Begründerin von Kultur. Und das ist der große Problemfall, wie ich ihn heute, das ist meine persönliche Auffassung, sehe in der bundesdeutschen Debatte. Man geht davon aus, als könnte man nach dem Zusammenbruch religiöser oder weltanschaulicher Grundsysteme Kraft einer Ethik, Unterrichtung, Werte vermitteln. Das ist von vornherein eine Totgeburt, das wird nicht funktionieren. Weil eine Ethik keine Verpflichtung für einen anderen hat. Meine Ethik muss nicht ihre sein. Aber wir müssen doch zusammen leben können. Wie denn dann? Ohne Konsens. Konsens lässt sich durch Ethik nicht erzwingen und auch nicht hervorheben. Was aber möglich ist, und das ist die große Rolle von Religionen, und das ist übrigens auch unabhängig von Säkularismus oder nicht, die intensiv diskutierte Frage, die Rolle von Religionsunterricht, Stichwort Sinn des Lebens, welchen Sinn sollte Religionsunterricht haben? Ist doch alles überholt, oder? Religionsunterricht ist die einzige Möglichkeit, und darum wird das immer noch, auch wenn es nicht gerne so gesagt wird, hochgehalten, Transzendenz in die Gesellschaft zu tragen und Kraft dieser Transzendenz, dieses Jenseitsaspektes, einen Wert zu verankern. Denn wenn ich sage, ich, der Philosoph, garantiere diese Ethik, sagt mein anderer, das ist mir völlig wurscht. Wenn ich aber sage, das ist vom Schöpfer gesetzt, egal wie ich immer das definiere, bekommt das eine Wertigkeit, die jenseits der menschlichen steht. Und man sagt, wenn du dich danach nicht richtest, hat das eine Sanktion. Aber du musst dich freiwillig dazu bekennen. Das ist ein interessantes Konstrukt. Wenn man diese Transzendenz in der Wertediskussion haben möchte, kommt man aber dummerweise oder klugerweise, Sie können es drehen, wie Sie wollen, um Religionsunterricht nicht herum. Und darum gibt es in der Bundesrepublik immer noch Religionsunterricht, obwohl es den Staat kostet und obwohl es viele Kräfte gibt, die seit langem dafür plädieren, ihn abzulösen durch Ethikunterricht. Aber Ethikunterricht, so wertvoll er sein kann, kann niemals Religionsunterricht ersetzen, weil die Ethik keinen Transzendenzbezug hat. Und ohne Transzendenzbezug werden sie Werte nicht verankern können in einer Gesellschaft. Ist völlig ausgeschlossen. Das haben schon ganz andere versucht und sind gescheitert. Kommen wir einmal zu etwas anderem. Ich nenne es das Innen und das Außen. Ich versuche das etwas griffig zu fassen. Ich sage mal, es gibt einen Dreiklang von Religion, Ethik und Ideologie. Jetzt könnte man sagen, oh, um Gottes Willen, lieber Herr Weidegeld, warum bringen Sie denn jetzt sowas? Ich sage warum. Lassen wir einmal den Wahrheitsanspruch ganz beiseite und Sie merken, ich komme einmal auf eine grundsätzliche Frage. Wenn sich ein Mensch zu etwas bekennt, dann kann das sein aufgrund einer Religion, muss aber nicht sein, oder aufgrund einer Ethik, die er vertritt, manchmal auch aufgrund einer ideologischen Haltung. Wichtig ist, er muss von etwas überzeugt sein. Das ist das Seltsame beim Menschen. Alle diese drei Elemente, wir mögen sie jetzt gerne haben oder nicht, wir mögen im Einzelfall sagen, das eine möchte ich, das andere nicht, lassen wir das mal beiseite. Betrachten wir das Ergebnis. Menschen, die allen dreien abgeneigt sind, werden keinen Wert vertreten können. Das ist unmöglich. Wenn jemand sagt, ich folge keiner Religion, zum Beispiel, ich bin Agnostiker, okay, fein. Er sagt, ich vertrete auch keine Ideologie, kein Problem damit. Wenn er jetzt noch sagt, keine Ethik, sage ich, dann bist du ein werteloser und charakterloser Mensch. Musst du sein. Denn kraft dessen, dass du sagst, ich vertrete einen Wert, bist du ein Ethiker. Es geht gar nicht anders. Also eins dieser dreien mindestens muss da sein. Anders geht es nicht. Die Frage ist, was von diesen dreien kann jetzt zum Selbsterhalt dienen oder Katalysator sein? Fragen wir mal. Ein Mensch steht jetzt hier irgendwo auf der Straße und sagt sich, mein Leben ist nicht so verlaufen, wie ich mir dachte. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich getan habe und nicht mit dem, was ich wahrscheinlich noch tun kann. Mein Leben ist in einer Sackgasse. Der hat in der Tat im Moment keinen Sinn des Lebens vor Augen. Er sieht keine Aufgabe, keine Seinsberechtigung, keinen Sinn in seiner oder einer anderen Existenz. Manche dieser armen Leute springen vielleicht vom Dach, schmeißen sich von der Rheinbrücke, was auch immer. Andere wiederum fragen sich einmal, geht es nur um mich selbst? Wenn es nur um mich selbst geht, frage ich nach dem Sinn des Lebens zu meinem Selbsterhalt. Das ist das Allermindeste. Dass der Mensch sich fragt, warum bin ich eigentlich da? So primitiv das klingt, die meisten Menschen machen sich keine Gedanken darum, weil sie den Tod und das Leben nicht sehen. Der Tod wird versteckt im Krankenhaus, die Geburt auch. Es scheinen alle Leute nur herumzulaufen und zu leben. Viele Menschen in einem Alter von 15 bis 25 wissen gar nicht, dass es sowas wie Tod und Leben gibt. Ich sage das bewusst. Sie haben es nämlich noch niemals gesehen. Wer noch nicht neben einem Sterbenden gesessen hat, den letzten Atemzug gehört hat, wer noch nicht gesehen hat, wie ein Kind zur Welt kam, in Blut und in Dreck, und auf dem Laken liegt, der weiß eben nichts davon. Und wie soll der das Leben dann schätzen, frage ich mal. Halte ich für recht unwahrscheinlich. Dadurch, dass wir diese natürlichen Elemente, die bis zum letzten Jahrhundert zu jedem Haushalt gehörten, ausgeblendet haben, ist unser Verhältnis zum Leben ein künstliches, ein völlig künstliches. Das ist ein wichtiger Punkt. Sehen Sie, das ist nicht anders als mit dem Fleisch und dem Fleischkonsum. Wenn ich Fleisch in dem Metzgerladen sehe oder im Supermarkt oder Gott weiß wo, scheint es doch so zu sein, als ob das Fleisch auf Bäumen gewachsen wäre. Ich mache mir gar nicht klar, und das gilt jetzt für alle, Muslim oder nicht, ich mache mir gar nicht klar, da hat doch ein Tier für sterben müssen. Anders wäre das Fleisch nicht hier auf dem Teller gelandet, oder? Bei Geburt und Tod ist es genauso. Wir alle, die wir hier sind, sind auf diese Weise zur Welt gekommen. Auf diese Weise. Und werden auf diese Weise höchstwahrscheinlich diese Welt verlassen. Aber da wir das ausblenden, scheint es so zu sein, als ob wir wie irgendwelche schwebenden Individuen einfach jetzt hier in die Welt gesetzt worden wären. Das stimmt nicht. Deswegen, Religion, Ethik und Ideologie können Katalysatoren sein, zum Guten wie zum Schlechten. Alles drei kann gebraucht und missbraucht werden. Da soll kein Hehl draus gemacht werden. Jetzt gibt es aber einen weiteren Punkt und der ist wichtig. Und hier kommen wir zu einer wesentlichen Unterscheidung dieser drei. Wir können sagen, es gibt, Sie können sagen, das ist jetzt seltsam, nein, ich meine das so. Es gibt wertfreie Normen und Werte ohne Normberechtigung. Jetzt können Sie fragen, was ist das denn für ein Quatsch? Ich erkläre es Ihnen, was ich damit meine. Ein Gesetz, was offensichtlich nicht den geringsten Realitätsbezug hat, ist eine Norm und fordert seine Erfüllung. Zum Beispiel, Sie könnten sagen, es gibt Gesetze, die sagen, wenn es rot ist, wenn die Ampel rot ist, und das kann Sonntagmorgens um 3 Uhr morgens an einer Kreuzung auf dem Land sein, auf dem platten Land, und da kommt nach kilometerweisem Blick Norddeutschland rechts und links wirklich kein Mensch, geschweige denn ein Auto oder was. Was sagt das Gesetz? Bleiben seine Ampel stehen oder nicht? Das Gesetz sagt, sie bleiben. In diesem Falle ist das also eine wertfreie Norm. Denn es ist zwar eine Norm, sogar eine gesetzliche, aber sie hat keinen Wert. Es kommt ja kein Auto. Jeder vernünftige Mensch könnte sagen, ich gehe über die Straße. Das ändert aber an der Tatsache nichts, ob nun einer beobachtet oder filmt oder nicht, dass es eine Norm ist. Hier haben wir ein Beispiel für eine völlig wertfreie Norm. Solche wertfreien Normen kennen auch viele Gesellschaften. Viele Sitten und Gebräuche, die wir beobachten weltweit, sind, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, mittlerweile wertfrei geworden. Trotzdem sind es Normen. Und dann gibt es den Gegenteil, Werte ohne Normberechtigung. Das ist eine gesellschaftliche oder rechtliche Frage. Wir könnten sagen, für einen Muslim, aber auch für einen Christen, der bekennt, als auch für einen Juden, ist die Beleidigung Gottes etwas nicht Hinnehmbares. Das gilt für alle. Da sind wir alle in einem Boot. Alle monotheistischen Religionen. Kein bekennender Jude oder Christ, genauso wenig wie ein bekennender Muslim, wird einfach hinnehmen können, aufgrund seiner Werte, dass der Schöpfer beleidigt wird. Wie er darauf reagiert, ist eine andere Geschichte, aber er wird es erstmal nicht akzeptieren können, sonst ist er das nicht mehr, was er zu sein behauptet. Das heißt aber nicht, dass eine spezielle Art der Gottesbeleidigung auch eine gesetzlich anerkannte Norm haben müsse. Keineswegs. Das muss es nämlich nicht. Sie erkennen jetzt etwas. Wenn wir darauf hin wollen, dass man eigentlich Werte in einer Gesellschaft vertreten solle, dann müssen diese Werte auch in irgendeiner Weise geschützt werden. Das genau ist einem säkular verpflichteten Staat fast unmöglich. Und hier kommen wir zum nächsten Schritt. Was kann ein Gesetz? Jetzt können Sie fragen, warum kommt der jetzt mit Gesetz? Der Staat kann nur Gesetze verabschieden, durch seine Gremien. Aber er kann mich nicht zwingen, etwas zu meinen. Der Staat hat keine Bekenntnishoheit. Wenn ich an der Ampel bei Rot stehen bleibe, und es kommt ein Polizist aus dem Gebüsch gesprungen, ich habe ihn angesehen, Sie wollten jetzt gerade bei Rot über die Ampel fahren, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, Herr Polizist, mal ganz ehrlich, bin ich jetzt über Rot gefahren oder nicht? Ja, aber bin ich jetzt über Rot gefahren oder bin ich es nicht? Nein, also. Das Gesetz kann Innerlichkeit, also das, was wesentlich ist für Werte, nicht erfordern, es ist nicht judifikabel, es ist nicht in ein Gesetz zu packen. Ein Staat, der also sich selber von religiösen Werten freisetzt, kann Werte nicht fördern. Er kann es nicht. Nicht direkt, nur mittelbar, indem er den Religionen zum Beispiel einen Freiraum setzt. Das kann er aber nicht aktiv tun. Er kann nur sagen, liebe Vertreter der Religionen, gebt mal schön euren Religionsunterricht oder tut etwas Ähnliches zur Förderung von Werten. Aber der Staat kann nicht sagen, ihr habt jetzt alle die Werte, ihr müsst jetzt das und das meinen oder glauben. Das gibt es nicht mehr seit dem Mittelalter. Und selbst da hat es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich kann keinem Menschen aufzwingen, wessen Überzeugung er sein soll oder welche Überzeugung er sein soll. Und nur so wachsen Werte. Darum kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wir finden weltweit mit dem Zerfall traditioneller Strukturen, auch religiöser Würdenträger, egal wie wir das nun sehen, dass wir immer mehr Fassade haben und eine innere Umwälzung. Hiervon ist auch die islamische Welt betroffen. Ich brauche nur einfach darauf hinzuweisen, der islamischen Regel nach muss ein erwachsener Mann, grundsätzlich die Frauen ja auch, aber die Männer auf jeden Fall, wenn sie nicht verrückt sind oder schlafen sind oder etwas Ähnliches, ihr tägliches Gebet verrichten. Wie viel Prozent weltweit im Durchschnitt verrichten das? Nicht einmal 50%. Ich würde sagen, nach der Schätzung maximal 20. Und da bin ich schon gut dabei. Das heißt, 4 von 5 Männern im Durchschnitt verrichten eine Verpflichtung nicht, deren Sinn sie akzeptieren, wenn sie denn Muslime sind, dessen Verpflichtungscharakter ohne jeden Zweifel dasteht, und trotzdem tun sie es nicht. Wenn man einen Muslim fragt, der nicht betet, warum betest du nicht? Ach, ich weiß nicht. Ach, ich habe dies. Ach, ich habe das. Aber zu anderen Dingen geht er. Wir nennen das eigentlich die innere Umwälzung oder die innerliche Verabschiedung von bestimmten religiösen Normen. Und diese Normen sollen ja einen Wert vermitteln. Die Hinwendung zum Schöpfer soll einen Wert haben. Wenn das so ist, und sogar schon bei einer Sache, die ja unzweifelhaft ist, können Sie sich vorstellen, dass eine Gesellschaft, in der solche Zustände sind, nicht gesund sein kann. Schauen wir mal auf die geistige Zuordnung. Und die geistige Zuordnung hat viele Implikationen. Sie sehen, das ist eine einfachere Tabelle als die, die Sie vorhin gesehen haben. Hier geht es auch nicht um eine politische Zuordnung, sondern um eine geistige. Zum Beispiel, dieser Kreis hier, der dunkelblaue, bezeichnet im weitesten Sinne die orthodoxe Welt. Und die ist wesentlich anders als die durch die katholischen und später evangelisch geprägten oder protestantisch geprägten Religionsbezüge. Sie haben außerdem die Mittelmeerphase hier nicht mehr. Heutzutage ist diese Zusammengehörigkeitsart, dass sich die Anrainer des Mittelmeeres als Einheit verstehen, hinfällig geworden, endgültig. Das ist aber ein neues Phänomen. Noch im vorigen Jahrhundert hat man anders diskutiert. Sie sehen außerdem, dass sich hier für den islamischen Bereich, also da, wo eine Mehrheitsbevölkerung ist, verschiedene Kreise gezeichnet habe. Denn tatsächlich besteht ja wohl ein Unterschied zwischen Menschen, die zwischen dem Irak und der arabischen Halbinsel leben, und Leuten in Nordafrika. Unabhängig davon, dass sie sich dem Islam irgendwie zugehörig fühlen. Sie sehen auch, dass ich in Asien Sonderfelder habe. Das sind Ortskulturen. Wobei das Interessante ist, die Masse der Muslime heute lebt hier im indischen Bereich und hier im malaiischen Archipel. Mehr als 50% aller Muslime weltweit. Das wird gar nicht wahrgenommen. Und übrigens, alle Statistiken heute werden gefälscht. Man sagt, der relative Anteil an der Bevölkerung, okay, da mag es stimmen, aber absolut stimmt das nicht. Von den ca. 1,5 Milliarden Muslime leben durchschnittlich 60-70% hier und nicht mehr hier. Das wird auch nicht wahrgenommen. Kommen wir zu den gestörten Verhältnissen. Der Sinn des Lebens ist eine schöne Sache. Aber wie Sie gesehen haben, sind die Ziele der Moderne dem nicht zuträglich. Der erste Punkt ist die Ruhe. Im Arabischen sagt man Sakina. Wo finden Sie heute Ruhe? Es wird ja in vielen Gesellschaften, speziell in Mitteleuropa, gar nicht einmal akzeptiert, dass Sie sich ruhig mal, zum Beispiel am Arbeitsplatz, für eine halbe Stunde hinsetzen, um nachzudenken, nicht zu schlafen. Es gibt nicht mal ein körperliches Ausruhen, nachzudenken. Man sagt, was sitzt du da so faul in der Ecke? Das ist eine Grundhaltung, die die wir erst seit dem Merkantilismus haben. Vorher gab es das in Europa auch nicht. Wir machen uns heute gar nicht bewusst, dass es eine sehr junge Tradition in Europa ist und dass man noch zum Beispiel im 15. Jahrhundert das absolut hingenommen hätte. Heute nimmt man das nicht mehr an. Im Orient haben wir aber etwas anderes. Im Orient haben wir einen immensen Lärmpegel. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn Sie mal überlegen, man hat im 9. und 10. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung viele Moscheen mit Doppelwänden ausgestattet. Warum? Begründung, um den Lärm der Straße auszuschließen. Was hatten Sie denn damals für einen Lärm? Fußgänger, Esel, Holzkarren. Das war damals als Lärm empfunden. Heute haben Sie einen tausendfach höheren Dezibelspiegel. Das wäre für die Leute damals die Hölle gewesen. Aber man sagte, Besinnung, Ibadah, Gottesdienst ist in einer Lärmatmosphäre undenkbar. Also hat man es baulich umgesetzt. Heute interessiert das keinen Menschen mehr. Wir haben des Weiteren einen Verlust an Lebensraum. Ich denke, das Foto spricht für sich. Das ist die Realität vieler Millionen Menschen. Vielleicht nicht unbedingt hier in dieser Drastigkeit, aber da, wo kein Geld zur Wiederaufforstung ist und da, wo Großkonzerne und Staaten sich einen Dreck darum scheren, ob die Erde vergiftet und zerstört wird, sieht es so aus. Ganz kurz, ohne dass ich hier schwer politisch werden möchte, G8 und Globalisierung wird immer wieder genannt. Ich möchte das nur in einer Hinsicht betonen, und zwar wegen der Verhältniszahlen. Für mich ist nicht interessant, welche Rolle die G8 einnimmt. Für mich ist viel interessanter der Prozentsatz. Wenn Sie einmal schauen, welche Staaten sind damit gemeint? Diese. Jeden Staat habe ich mit einem roten Punkt symbolisiert, jedes Gebiet mit einem Kreis. Diese Gebiete, die Sie hier sehen, repräsentieren also 13,5% der Weltbevölkerung, also nicht einmal ein Fünftel. Sie kontrollieren aber mehr als 50% des Welthandels und der weltweiten Wirtschaftsleistung. 80% der Rüstungsproduktion, das heißt, sie leben von dem Tod des Restes, denn der rüstet und Rüstung produziert, möchte ja nicht, dass im eigenen Land die Leute damit erschossen werden. Das sollen andere für ihn erledigen. Aber er verdient am Tod anderer. Das ist die Realität. Und zwar sehr gut. Neben Prostitution ist es das größte Geschäft heute. Und dazu kommt dann über 45% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Das heißt, die Verschmutzung, fast die Hälfte. Der Tod der anderen, 80%. Und daran verdient man noch fein mit. 50% des Handels hat man so und so in der Hand. Und man stellt nur 13% der Weltbevölkerung. Und dann wundert man sich, dass die Leute dagegen sind. Das ist die Realität. Sie sehen, der Großteil der Welt und die Masse der Weltbevölkerung, die nämlich hier lebt, hat nichts davon. Über die wird entschieden. Und andererseits gibt es weltweite Verbindungen. Hier habe ich nur ein Beispiel, nämlich der Rohstofftransporte. Und hier kommt ein anderer Punkt. Kein Gebiet der Welt ist mehr völlig unberührt. Das ist eine Utopie. Gedanken können nicht zurückgehalten werden. Nicht nur seit Internet und Twitter, sondern auch durch andere Sachen. Aber niemand ist auch völlig unabhängig. Eine Unabhängigkeit hat niemand mehr. Trotzdem wird gar nicht die richtige Folge daraus gezogen. Erst langsam merken wir, dass einige Staaten, wie zum Beispiel die asiatischen, sagen, wir haben eine eigene Kultur, wir haben eigene religiöse Bezüge, warum sollen eigentlich Europa oder die nordeuropäisch dominierten Kulturzonen uns alles vorschreiben? Bei den letzten Weltgipfeln haben die das vielleicht mitbekommen, es sieht etwas anders aus. Was hat das jetzt mit Werten zu tun? Alle, die da sind, suchen verzweifelt nach Werten, weil sie sonst keinen Sinn sehen. Immer wieder stößt der Mensch in der letzten Zeit an Grenzen. Rohstoffe werden knapp. Ideen sterben aus. Moral und Wertvorstellungen werden Verkaufsware. Der Mensch selbst wird nichts als eine Ware. Was rettet dann den Menschen noch? Jetzt sucht man nach anderen Dingen. Und hier kommen wir zum nächsten Problem, was für mich noch schlimmer ist als die schon geschilderten. Ich nenne das die innere Globalisierung. Es geht hier nicht um Märkte, um Absätze, um Rohstoffe. Es geht um etwas ganz anderes. Das erste, was ich angesprochen habe, die Technisierung aller Lebensbereiche. Meine Damen und Herren, die Technisierung macht uns zu Sklaven. Solange ich diese Technik nicht beherrsche, nicht selber das herstellen kann, was ich hier habe, und zum Teil auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen bin, das zu haben, macht mich zum Diener dessen, der es herstellt und verkauft. Und je mehr Elemente dieser Art aufeinander folgen, umso mehr werde ich sein Sklave. Und umso mehr und umso mehr. Und das Schönste ist, wir reden uns das schön und das wollen wir ja auch alle. Ist ja nicht so, dass wir dazu gezwungen werden, oder? Das nächste, individuelles Glück. Mein individuelles Glück kann ich nur erkaufen mit dem Verlust des Glückes anderer. Wenn ich eine Familie habe, und ich habe zum Beispiel eine mit Kindern, dann muss ich jeden Tag verzichten, sonst werden meine Kinder und meine Frau kürzer treten müssen. Das ist unabdingbar. Wenn ich das nicht will, schaffe ich mir keine Kinder an und keine Familie. Das ist der konsequente Lebensweg immer mehr Menschen in Ost und West. Keine Familie mehr. Nicht mehr Hausfrau sein. Nicht mehr für andere maluchen. Ich selber brauche doch zum Leben gerade mal 300, 400 Euro. Da kann ich dicke mit auskommen. Mit Familie brauche ich aber das 3- bis 4-fache. Minimum. Warum soll ich mir das denn antun? Warum eigentlich? Was bringt mir das denn? Nur weil man es muss? Unsinn doch. Ich komme doch alleine viel besser aus. Ich spare mir ein Kind und kann mir ein Luxusauto leisten. Aber sicher, sogar ohne Studium gerechnet. Die Frage ist wirklich, was ist individuelles Glück? Dazu kommt das Materielle. In Ost und West finden wir immer mehr, dass Materielles, also Äußerliches, zum Kennzeichen von Erfolg wird. Das war früher nicht zwingend so. Heute aber immer mehr. Das merken Sie zum Beispiel bei der Heiratspolitik, wenn Sie in Ägypten, in Nordafrika, in von mir aus sonst wo heiraten möchten als Mann, dann wird oft die ganze Wohnung verlangt, die Einrichtung verlangt, Schmuck im Rahmen von x-tausend Euro. Dann frage ich mal, welcher kann das, welcher Mann? Deswegen ist das Heiratsalter in vielen Gebieten, und das hat zu großen Komplikationen geführt, angestiegen teilweise über die 30er-Grenze. Jetzt wollen Sie mir doch nicht erzählen, dass ein gesunder, kräftiger Mann, der sich normal ernährt, wartet, bis er 45 ist, bis er den ersten Verkehr hat, bitte. Das ist ja wohl nicht nachvollziehbar. Und darum brauchen Sie sich auch nicht über gesellschaftliche Entgleisungen zu wundern. Und bei Frauen genauso. Ist doch krank. Weil man sagt, der hat nichts, der kann nichts, der taugt nichts. Es ist rein materiell gesetzt. Wir sind weit entfernt von einer ethischen Verpflichtung, dass man seine Kinder angemessen verheiratet, wenn sie erwachsen werden. Diese alte islamische Forderung ist tot. Das sage ich deutlich. Außerdem kommt etwas anderes hinzu. Wir alle leben das. Wir leben die unbedingte Verfügbarkeit. Wenn es ein Nahrungsmittel gibt, das soll bitte das ganze Jahr über verfügbar sein. Wenn es einen Spa- oder Wellnessbereich gibt, das soll die ganze Zeit über verfügbar sein. Wenn wir ein Kleidungsstück haben wollen, das soll bitte das ganze Jahr über geliefert werden können. Das kann aber unter normalen Umständen nicht so sein. Dafür muss irgendetwas unnatürlich verlaufen sein, an irgendeinem Punkt der Kette. Da wir aber die Verfügbarkeit wollen, wird das nicht aufhören. Beim Fleischgenuss kann ich Ihnen das ganz deutlich sagen. Ich habe einmal einen Vertreter der Lebensmittelindustrie, will sagen, jemand, der im Tierhandel tätig war, gesprochen, und der sagte, das ist ja nicht nur so, dass man sagte, heute ist ein Massentierhandel, das könnte man ja gar nicht stoppen. Der Massentierhandel und die Art und Weise, wie man mit massenhafter Fleischverarbeitung in Europa und auch außerhalb Europas arbeitet, müsste, um ihn zu reduzieren, eine Vorlaufzeit von 10 Jahren haben. 10 Jahren. Denn genauso lange hat es gedauert, das auch aufzubauen. Sie können ja nicht sagen, Sie haben Millionen von Tieren und die werden auf einmal einfach so gelassen. Die sollen ja geschlachtet werden, oder? Das geht nicht. Das wäre, als ob Sie zu einem Händler sagen, du hast jetzt eine Auslage von 30.000 Euro, vernichte das. Der wird sagen, du spinnst doch, das mache ich doch nie im Leben. Aber wenn er verkauft, ist er wieder in der Kette drin. Wir alle sind Teil dieses Wunsches. Und wenn wir sagen, was ist der Sinn des Lebens? Viele würden sagen, unbedingte Verfügbarkeit von Gesundheit, von Nahrung, von Wohnung. Na, und wer finanziert das? Woher kommt das alles? Das gab es früher nicht. Wir haben ein Gegenstück. Die Technisierung aller Lebensbereiche wird nämlich erkauft. Mit der Abhängigkeit von willkürlichen Verteilungen. Ich kann mir ein Handy leisten. Aber jemand im Arbeiterviertel von Kapstadt vielleicht nicht. Ich kann mir ein Auto ohne Problem leisten. Aber jemand in China vielleicht nicht. Ich kann jederzeit zum Arzt gehen, wenn mir schlecht ist. Für viele Menschen gibt es einen Arzt auf 10.000 Einwohner. Er kann sich das nicht leisten. Er hat überhaupt keinen Arzt. Das heißt, wir haben das Ganze mit einer willkürlichen Verteilung erkauft. Das nächste. Wenn ich individuelles Glück haben möchte, dann muss ich in Kauf nehmen, dass große Verantwortungskreise zerfallen. Familie, Großfamilie, Stammesverbände, letztendlich ganze Bevölkerungen. Denn Individualismus passt dazu nicht. Wenn ich sage, das Äußerliche, das Materielle soll Kennzeichen von Erfolg sein oder das ist ein Zustand, den ich so haben will, haben muss, fordere ich damit indirekt den Wegfall von ethischen oder transzendenten Wertsystemen. Sie können nicht Muslim, Christ oder Jude sein und ihre Religion leben und das Materielle und Äußerliche als Kennzeichen von Erfolg nehmen. Das ist pervers. Damit degradieren sie den Armen zu jemandem, der von Gott nicht geliebt wird, der seine Armut ja geradezu verdient hat. Das ist unmenschlich, das ist pervers. Das müssen sie sich klar machen. Und das Letzte, die unbedingte Verfügbarkeit von Dingen, also auch von Menschen, nämlich Dienstleistungen, bedeutet den Verlust des Selbst. Wenn ich sage, ich möchte irgendwann Arbeitsschluss haben und das heißt aber bitte, der Laden soll aufbleiben 24 Stunden und der Arbeitgeber sagt mir, dann machst du eben Schicht. Dann ist das ein Teil der Aufgabe meines Selbst, weil ich sage, ich will das nicht, ich will das nicht. Es ist aber erkauft. Bleibt als letzte Frage, und das müsste der Ausgangspunkt nach all dem sein, wo ist ein Ruheort? Ein Ruheort, damit meine ich ein Ort, wo ich mich, und sei es nur für einen Moment, aus all diesen Bezügen ausklinke. Wo ich mich hinsetze und mir überlege, was soll für mich ein Wert sein und warum? Und wie vertrete ich das nach außen? Wie versuche ich andere davon zu überzeugen, wie auch immer? Wie kann ich, wozu ich einmal die Überzeugung gewonnen habe, das auch leben? Die Frage stellen sich auch Muslime viel zu wenig. Nur sich einmal hinzuknien, das Gebet zu machen, ist zwar löblich, aber ändert ja an all diesen Bezügen nichts. Wir konsumieren weiterhin, wir leben weiterhin so, wir benutzen unser Auto, wir tun dies und das. Das ist alles nicht wesentlich. Ich sage nicht, dass man auf diese Dinge alle jetzt sofort verzichten sollte, aber wenn wir sie als selbstverständlich hinnehmen, sind wir Teil dieser ganzen Maschinerie. Das steht aber einem Sinn des Lebens in unserer modernen Zeit entgegen. Vielen Dank.